Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute: geniale Schaltkreise im Hirn, Technovisionäre und im Sound. Am Mikrofon ist Thomas Elbern. Thank you. Entstanden im Orwellschen Jahr 1984, die Formation Cywotron aus Detroit mit Techno City, einer der ersten Entwürfe von dem, was man heute so Techno nennt. Einer der Köpfe von Cywotron, Juan Aitkens, wird uns in dieser Sendung noch einmal begegnen. Techno-Visionäre und ihr Sound. Undenkbar ist so eine Sendung ohne eine Reise nach Düsseldorf ins Jahr 1986 zu Kraftwerk und ihrem Werk Technopop. Music non-stop. Techno-pop. Music non-stop. Techno-pop. La música ideas portará y siempre continuará. Sonido electrónico, decibel sintético. Synthetic. Elektronischer Minimalismus, Funk aus dem Computer und eine entsprechende Philosophie, die ein neues Zeitalter heraufbeschwört. Kraftwerk hat viele Techno-Visionäre beeinflusst, aber längst hat sich der Techno-Sound der Jetztzeit von einem seiner Urväter gelöst. Neben Düsseldorf ist noch einmal Detroit zu nennen. In dieser amerikanischen Industriestadt herrscht immer noch ein großer Output an visionärer Techno-Musik, die sich weniger um Trends schert, als selbst welche zu kreieren. Einer der Protagonisten ist neben Derek May ein gewisser Carl Craig, der heute auf seinem Label seine Ideen von Techno und Soul verbindet und einen Teil des Detroit Sounds mitgeprägt hat. Hören wir von seinem 97er Album More Songs About Food and Revolutionary Art den Song Dominas. We'll be right back. I'm not. Ein anderer bekannter Name der Detroiter Techno-Visionäre Kevin Saunderson, hier unter dem Namen E-Dancer mit dem Stück Warp. Seit es für viele erschwinglich geworden ist, Musik am Computer zu produzieren, stieg seit den frühen 90er Jahren auch der Output an elektronischer Musik enorm an. Es ist unmöglich, all die Techno-Visionäre in einer 2-Stunden-Sendung unterzubringen. Zu viele gibt es von ihnen und einige, die sich zu Hause die bizarrsten Techno-Tracks zusammengebastelt haben, sind erst gar nicht bekannt geworden. Einer, der mit minimalem Aufwand eine Art Techno-Klassiker erschuf, ist der Kanadier Richie Horton, der für sein Stück Spastic, das er unter dem Namen Plastic Man veröffentlichte, nur eine Rhythmusmaschine und ein Mischpult brauchte. Thank you. Techno heute, das hat von Land zu Land so seine eigene Farbe. Der englische Sound ist oft melodischer, weicher, ohne auf seine Tanzbarkeit zu verzichten. Die Gruppe Underworld hatte in den frühen 80ern eine recht erfolglose Karriere als Goth-Rock-Electro-Band, bevor sie dann wieder in den frühen 90ern in Erscheinung traten, mit neuem Sound und wesentlich mehr Erfolg und dank des Films Trainspotting, in dem sie mit einem Song vertreten waren. In dem folgenden Stück setzen sie die Tradition eines Blue Monday von New Order fort und verbinden sphärische Chöre mit wuchtigen Beats und feierten vor allem live große Erfolge mit ihrem Sound. Hier sind Underworld mit Dark and Long. Thank you. Die verschiedenen Facetten des Techno-Sounds, gerade in der Hauptstadt Berlin, werden sie gelebt, gespielt, gefeiert und empfunden. Einer der ersten Clubs, die sich dem Underground verschrieben haben, ist bis zum heutigen Tag der Tresor-Club. Vor allem das clubeigene Label hat einige Techno-Visionäre im Programm und dafür gesorgt, dass eine lebendige Achse zwischen Berlin und Detroit entsteht. Und hier wird auch gerne die raue und harte Seite des Techno von Könnern präsentiert. Beispiel Joey Beltran mit 10-4. englische Mute-Label ist für Gruppen wie Nick Cave und Depeche Mode bekannt, aber der Begründer und Inhaber Daniel Miller ist seinerseits auch so etwas wie ein Techno-Rebell gewesen, inspiriert von der Aggressivität des Punk und von den elektronischen Sounds Kraftwerks. Programmierte er in den frühen 80er Jahren unter The Normal einen der Klassiker, der mittlerweile viel gecovert wurde. Auch wenn sich Miller in seinen späteren Jahren eher mit der Förderung von Techno-Visionären befasste, gehört sein Warm Leather Red zu den Wegbereitern der schrägen elektronischen Sounds. Warm Leather Red. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. See the breaking glass in the underpass. See the breaking glass in the underpass. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Hear the crushing steel, feel the steering wheel. Hear the crushing steel, feel the steering wheel. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette melts on your burning flesh. You can see your reflection in the luminescent dash. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. A tear of petrol is in your eye. The handbrake penetrates your thigh. Quick, let's make love before you die. On warm Leatherette. On warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Join the car crash set. The Normal mit Warm Leatherette. Sprach ich gerade noch von schrägeren elektronischen Sounds, da ist Technovisionär Christian Vogel aus dem englischen Brighton nicht weit. Er beendet Stunde 1 im Soundcheck mit dem Stück Sausage Dog. Gleich gibt's eine weitere Stunde.